Kundgabe 4802. Empfangen durch Bertha Dodder am 24.12.1949. Niederkunft Christi und Begründung. Ich musste zur Erde niedersteigen, denn die Menschen, meine Geschöpfe, waren in größter Not aus eigener Schuld. Meine Vaterliebe aber wollte sie nicht zugrunde gehen lassen. Zudem erhob sich mein Widersacher gegen mich insofern, als dass er meine Geschöpfe, die wohl sein Wille, jedoch mit meiner Kraft erzeugt hatte, völlig beherrschte und ihnen gewissermaßen die Willensfreiheit nahm, indem er meine Geschöpfe so schwächte, dass sie ihren freien Willen nicht mehr so zu gebrauchen vermochten, wie er recht, das heißt, mir wohlgefällig war. Und so wollte ich meinen schwachen Geschöpfen helfen in ihrer übergroßen Not. Es war keine Not, die sich nur auf ihr Erdenleben erstreckte. Es war eine Not, die ewig währte, wenn ich ihnen nicht zu Hilfe kam. Meine Geschöpfe dauerten mich, wenngleich sie sich von mir abgewandt hatten, im freien Willen. Dass aber dieser Wille so überaus schwach war und sich von meinem Gegner beherrschen ließ, war nur die Folge des Mangels an Liebe. Liebe ist Kraft und gibt dem Willen die Stärke, sich zur Wehr zu setzen gegen die Angriffe des Feindes, der Seele. Wo die Liebe ist, ist keine Gefahr, dem Gegner zu verfallen, weil wo die Liebe ist, auch ich gegenwärtig bin. Die Menschen aber waren bar jeder Liebe zur Zeit meiner Niederkunft auf diese Erde, bis auf einige wenige, zu denen ich kam, um ihnen ganz besonders zu helfen, dass sie nicht in der völlig liebelosen Umgebung ihr Verderben fanden. Zu diesen wenigen stieg ich hernieder, denn sie waren arg bedrängt und sie riefen nach mir in ihrer Not. Doch auch ihr Glaube war schwach geworden. Niemand fand die Verbindung mit seinem Schöpfer und Vater von Ewigkeit in der Weise, dass ich mich hörbar ihm gegenüber äußern konnte. Wo die Liebe nicht war, dort fehlte der Glaube. Und mein Gegner hielt große Ernte, denn sein Treiben nahm den wenigen noch den Glauben an mich, an meine Liebe, Weisheit und Macht. Und so kam ich selbst zur Erde. Eine menschliche Form nahm ich auf, weil ich den Menschen als Mensch zu Hilfe kommen wollte, um ihnen den Beweis zu geben, dass ein Mensch sich mir nahen und mit mir verbinden könne, so er durch die Liebe den Willen stärkt und nun bewusst den Feind seiner Seele, meinen Gegner, bekämpft. Mein Leib war rein menschlich, nur dass er von einer Lichtseele bewohnt wurde, der aber anfangs jede Rückerinnerung genommen war, bis der Zusammenschluss mit mir durch die Liebe stattgefunden hatte. Dann erst erkannte die Seele sich selbst und ihre Mission. Durch die Liebe war der Mensch Jesus in Verband mit mir getreten, denn die Liebe ist Kraft, sie ist meine Ursubstanz, sie ist Göttliches, das alles durchdringt, also auch den Menschen Jesus zu einem göttlichen Wesen gestaltete, das voller Kraft, Macht und Weisheit sein musste. Ich also bezog die menschliche Form, nachdem sie sich durch die Liebe gestaltet hatte zur Wohnung für die ewige Gottheit. Ihr Menschen könnet dieses Mysterium schwer begreifen, solange euch noch die Liebe mangelt. Doch wo die Liebe ist, da ist auch Licht. Dort kann ich selbst wirken und euren Geist erhellen. Ich kam zu den Meinen, doch sie erkannten mich nicht. Ich aber wollte mich ihnen zu erkennen geben und musste ihnen darum ein Licht geben, warum es in ihnen dunkel war, warum sie mich nicht erkannten und warum sie in größter Gefahr waren. Und darum belehrte ich die Menschen durch den Menschen Jesus. Ich brachte ihnen mein Wort, das sie selbst nicht mehr zu hören vermochten, das aber der Mensch Jesus hörte, weil er durch die Liebe mich in sich gegenwärtig sein ließ. Denn meine Gegenwart bedeutet, dass ihr Menschen auch meine Stimme vernehmt. Also könnet ihr nur dann mich vernehmen, wenn ihr euch zur Liebe wandelt, wenn ihr durch die Liebe meine Gegenwart zulasset. Und so ihr die Liebe in euch habt, seid ihr stark und brauchet meinen Gegner nicht mehr zu fürchten der euch verderben will. Darum musste ich zur Erde niedersteigen, weil euch dieses Wissen mangelte und ich es euch wiedergeben wollte. Und darum komme ich auch nun wieder zu den Meinen, denn wieder ist die Not groß. Wieder erkennen die Menschen mich nicht. Wieder hat mein Gegner eine starke Macht über sie. Und wenige nur rufen zu mir um Hilfe. Ich aber erhöre sie und bin mitten unter denen, die mein sein wollen. Und ich gebe ihnen mein Wort, nur dass ich nicht leiblich unter ihnen weile, sondern im Geist wirke, wie ich es verheißen habe. Aber ich werde wiederkommen zur Erde und die Meinen holen in mein Reich. Denn des Gegners Wirken nimmt Überhand, und darum ist es Zeit, dass er wieder gebunden wird. Es ist Zeit, dass die Böcke von den Schafen geschieden werden. Es ist die Zeit des Endes, wie es geschrieben steht, dass ich kommen werde in den Wolken, zu richten die Lebendigen und die Toten. Doch wer in der Liebe bleibt, dem werde ich gegenwärtig sein, und er wird das letzte Gericht nicht zu fürchten brauchen. Ihm werde ich wieder der Erlöser sein, aus tiefster Not, der Retter, der kommen wird von oben, wenn der Satan sein Spiel gewonnen zu haben glaubt. Und er wird gebunden mit Ketten, auf dass der Friede komme über die Menschen, die eines guten Willens sind. Amen.